Hier ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin José Nachsiandi mit diesen Themen für Sie. Bombenexplosion in St. Petersburg, schlechte Noten für Martin Schulz. Und das Wetter ist bewölkt, teilweise Regen oder Schneeregen. Es ist 6 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf, Nachrichten. In St. Petersburg, Russlands zweitgrößter Stadt, ist am Abend ein Sprengsatz explodiert. 9 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Bombe ging in einem Schließfach in einem Supermarkt hoch. Dirk Zeitler fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Der noch unbekannte Täter hatte den Sprengsatz selbst gebaut mit 200 Gramm Dynamit und vielen Metallteilen, um bei der Explosion besonders großen Schaden anzurichten. Zeugen sagen, es gab einen lauten Knall, die Erde bebte und es entwickelte sich sofort dichter Rauch. Die Hintergründe des Anschlags sind noch völlig unklar. Speziell geschulte Ermittler sind aus Moskau nach St. Petersburg gekommen und die schließen bislang nichts aus. Vielleicht wollte der Täter den Supermarkt erpressen. Auch organisierte Kriminalität und Terror sind möglich. Bei einem schweren Unfall auf der A61 bei Viersen ist in der Nacht eine Polizistin getötet worden. Eine weitere Kollegin schwebt in Lebensgefahr. Ein anderer Polizist wurde schwer verletzt. Die drei saßen in einem Polizeiauto, das wegen einer Fahndung auf dem Standstreifen stand. Obwohl der Wagen mit Blaulicht und Warnblinkanlage gut zu erkennen war, raste ein LKW in das Fahrzeug. Bundesweit sind an den Grundschulen etwa 1000 Schulleiterstellen unbesetzt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bild-Zeitung unter den Kultusministerien aller Länder. Laut Lehrerverband bedeutet das, dass jede 10. Grundschule ohne Leitung dasteht. Und auch sonst herrscht Lehrermangel. Michael Klein mit den Details. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernst du. Ein gut gemeinter Hinweis an viele Schüler, den mancher schon einmal gehört hat. Wie das allerdings funktionieren soll, wenn immer mehr Lehrer fehlen, ist unklar. Und aller Versprechen der Verantwortlichen zum Trotz, der Lehrerverband schätzt die Zahl fehlender Lehrer auf bundesweit 20.000. Viele Stellen seien auf längere Zeit unbesetzt. Mehrfache Ausschreibungen hätten keinen Erfolg gehabt. Für die Gewerkschaften ist der Grund klar, der Job sei stressig, lohne sich kaum und sei mit Aufgaben überfrachtet. Es fehle manchmal sogar das Sekretariat. 2/3 der Deutschen sind der Ansicht, dass SPD-Chef Martin Schulz der Verlierer des Jahres 2017 ist. Das hat eine Umfrage des Instituts Kantar-Emnet im Auftrag der Funke Mediengruppe ergeben. Auf Platz 2 und 3 der Negativliste landen CSU-Chef Seehofer und Kanzlerin Merkel. Am besten schneiden der wohl künftige bayerische Ministerpräsident Söder, Grünen-Chef Özdemir und FDP-Chef Lindner ab. In Deutschland beginnt heute im Einzelhandel der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen. Die Produkte müssen alle von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung zugelassen sein oder von einer vergleichbaren EU-Behörde. Die Fachleute warnen vor illegalem Feuerwerk. Die Auswirkungen seien unberechenbar, heißt es. Die Branche rechnet mit einem ähnlich hohen Umsatz wie im vergangenen Jahr. Da gaben die Kunden 137 Millionen Euro aus. Und das waren die Nachrichten mit José Nachsiandi. Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, wir gucken aufs Wetter. Der Tag startet mitunter ein bisschen nass hier und da gibt's Schauer. Später dann aber meist trocken und so ähnlich wie gestern mit ein bisschen Sonne. Heute allerdings nur noch bis 5 Grad. Morgen dann genau andersrum. Erst trocken, später mit Regen und Schneeregen. Es kann also glatt werden. Nur noch bis 4 Grad. Im Moment 2 Grad am Rheinturm und 3 Grad an der Arena. Im Moment ist es 6:03. Schönen guten Morgen, Autofahrer. Gestern Nachmittag war in der Innenstadt ein bisschen mehr los, weil alle ihre Gutscheine eingelöst haben oder umgetauscht. Jetzt ist noch alles frei auf den Straßen. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, ich bin Dennis Lieske. Und ich bin Julia Vorpeil. Schönen Donnerstag. Heute wird es wieder voll in der Stadt. Gestern wurde umgetauscht. Ab heute gibt es Knaller und Raketen zu kaufen. Julia werden Sie nicht am Wühltisch treffen. Nein. Die ist erklärte Böllergegnerin. Ja. Aus Tierliebe, ihrem Hund zuliebe. Ja, die hat so große Angst. Boah, es wird ab genau heute einfach eine ganz schlimme Zeit. Aber auch sonst, muss ich sagen, kann ich nicht verstehen, warum da jedes Jahr Millionen, Milliarden in den Himmel geballert das werden. Das sind Unsummen, ne? Oh. Den Einzelhandel freut es natürlich. Hören wir gleich mal nach, was das für ein Geschäft ist für den Einzelhandel. Und wir klären auch nochmal, worauf die, die unbedingt böllern wollen, denn achten sollten. In 7 Minuten hier bei Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy,

nach 6, Antenne Düsseldorf ist hier. Schönen guten Morgen und die kommenden Tage. Ich möchte kein Spielverderber sein, aber ja, ich bin es trotzdem. Werden für mich und vor allen Dingen meinen Hund die Hölle. Heute startet der Verkauf von Silvesterböllern und weil es ganz viele ja nicht abwarten können, die Dinger zu zünden, knallt und rumst es mindestens von heute bis Montag oder so. Meinem Hund gefällt das überhaupt nicht und ich habe das Gefühl, ich bin da schon so ein bisschen konditioniert, dass wenn es knallt, zucke ich auch direkt zusammen. Es ist, ach nee, ich mag's. Ich finde Knallen eigentlich ganz cool, aber ich muss auch sagen, mir reicht's auch. 30 Minuten um den Jahreswechsel. Hm. Das Dauergeknalle, Stunden, Tage vorher und danach, das muss wirklich nicht sein. Trotzdem dürfen ab heute wieder Tonnen von Feuerwerkskörpern aus den Geschäften geschleppt werden. Mit denen dann das neue Jahr begrüßt wird. Und zwar vielleicht schon ab heute. Ja, für den Handel in Düsseldorf ist der Verkauf von den Feuerwerksartikeln natürlich ein ziemlich fettes Geschäft. Björn Musiul vom Handelsverband NRW. Sie rechnen damit, dass der Umsatz mindestens so hoch ausfallen wird wie im letzten Jahr. Heißt genau was? Ja, also wir sehen auf jeden Fall tendenziell einen ähnlichen Umsatz wie im Jahr zuvor. Und mit ca. 30 Millionen Euro werden wir in NRW hier rechnen von der Prognose von unserer Seite für Raketen und Böller. 30 Millionen Euro verballern. Ich raff's nicht. Aber bitte, liebe Leute, wenn schon geballert werden muss, dann lieber auch einen Euro mehr anlegen und all seine Finger behalten. Ne? Ja, muss ich ja, was die Julia meint, vom Kauf von Billigböllern aus Fernost raten sie dringend ab, ne? Was wichtig ist, da nicht auf sogenannte fliegende Händler zu schauen, auch wenn die Preise dann verlockend sind, sich da auf jeden Fall auch im Fachhandel und im Einzelhandel dann zu konzentrieren, was den Einkauf angeht. Denn auch nur dort kann dann auch gewährleistet werden, dass die Feuerwerkskörper nach den jeweiligen Normen dann dementsprechend auch verkauft werden. Auf Nummer sicher geht man auf jeden Fall, wenn man auf diese Kennzeichnung achtet, auf den Artikeln sollte so eine BAM-Nummer draufsehen, beziehungsweise die CE-Kennzeichnung, dann sind diese Böller geprüft worden. Ja, und der Verkauf an unter 18-Jährige ist auf jeden Fall verboten. Also heute startet der Verkauf von Silvesterraketen und Co. Hören werden wir es wahrscheinlich dann ab heute Mittag. About. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. Catacombs of Egypt, only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean needs small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide, B5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic trip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. You and me, baby. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. Nothing. nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Donnerstagmorgen, Antenne Düsseldorf im Radio, 16 Minuten nach 6, ist in diesen Tagen ja die Zeit für die ganzen Jahresrückblicke. Braucht man jetzt nicht alle, finde ich, aber die lustigen Sachen, die ziehen wir uns immer ganz gerne nochmal rein. Ne? Unser Elvis Eifel war auch in diesem Jahr dafür verantwortlich für das Lustige. Er hat uns seine Lieblingstelefonstreiche aus 2017 zusammengestellt und einer davon ging auf Sarahs Kosten. Dabei wollte die eigentlich nur romantisch heiraten. Hm. Elvis ruft an. Guten Tag. Das Standesamt hier, schönen guten Tag. Ja, hallo. Frau Mansfeld, ich bereite hier gerade die standesamtlichen Trauungen, die Termine vor für die nächsten 14 Tage. Ja. Und habe jetzt hier einen Antrag noch liegen für den 8. September, 12.15 Uhr. Der steht fest. Ist hier nicht vermerkt. Jetzt sagen Sie nicht, mein Termin gibt's nicht mehr. Ja, den Termin gibt es, aber der ist natürlich pickepacke voll an dem Tag. Entschuldigung, wir haben eine Bestätigung und wir haben dafür bezahlt. Und wir möchten uns an diesem Tag trauen lassen, mein Mann und ich. Ja, Sie sind ja nun nicht die Einzigen. Ja, ist schon klar, aber wir haben es früh genug angemeldet und ich war pünktlich da gewesen. Wann haben Sie das denn gemacht? Genau 6 Wochen vorher. Ja, da sind Sie aber spät dran. Da weiß ich, warum das schiefgelaufen ist. Nicht 6 Wochen vorher, Entschuldigung. 6 Monate vorher, wie man das macht. Ja, was denn nun? Ja, 6 Monate vorher. Wir haben hier teilweise die Anmeldungen schon 1,5 Jahre im Voraus. Gerade bei solchen Datumen, 8., 9. und solche Sachen. Ja, jetzt wollen Sie mir sagen, dass ich mit meinem Verlobten nicht getraut werden kann am 8. oder was? Ja, wie kriegen Sie schon unter die Haube? Das ist ja nicht das Ding. Ob nur an dem Tag oder wann ist ja... Nee, an dem Tag. Wir haben einen festen Termin. Wir haben dafür bezahlt und wir haben eine Bestätigung, dass wir am 8., 9. getraut werden um 12.15 Uhr. Dann biete ich Ihnen an, ich telefoniere mal mit dem anderen Ehepaar, was ja den eigentlichen Termin hat, ja. Dann machen wir eine Doppeltrauung oder so. Dann setzen Sie sich in eine zweite Reihe oder wie auch immer. Nee, ich mache doch keine Doppeltrauung jetzt, ganz ehrlich. Sie brauchen da keine Angst haben, dass Sie hinterher den falschen Mann abkriegen oder so. Das ziehen wir dann alles auch in der Doppeltrauung sauber durch. Also jetzt reicht's. Nee, ich möchte es, nee. Ist dann vielleicht nicht ganz so emotional, wird dann auch nicht ganz so viel geheult. Nee, da fange ich jetzt auch schon gerade an. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer. Rufen Sie einfach hier beim Radio an, fragen Sie nach Elvis Eifel. Was? Oh nein! Du Arsch! Ich werde bescheuert, ey. Die beste Comedy, der meiste Spaß. Das Elvis Eifel Hörer-Special. Schicken Sie Elvis Ihren Vorschlag über unsere Homepage. Antennedüsseldorf.de. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.

Das hier klingt besser. Hol dir den 25 Euro iTunes Voucher jetzt für nur 20 Euro. Die Vodafone Giga Christmas Deals. Jede Woche neu und nur im Vodafone Shop. Und bis Dienstag verwöhnen wir Sie außerdem bis um 11 Uhr mit einem leckeren Champagner-Frühstück. Ach ja, und alle Höffner-Sonderöffnungen zwischen den Jahren finden Sie unter höffner.de. Wenn wir Schweden sagen, es wird vermutlich schneien, schneit es ganz bestimmt. Wenn wir sagen, die Eisdecke wird vermutlich halten, hält sie ganz bestimmt. Und wenn wir sagen, der neue Volvo XC60 ist vermutlich der beste Volvo aller Zeiten, na, den Rest kennen Sie ja. Der neue Volvo XC60 D4 Momentum mit 140 kW, 190 PS, Allradantrieb und modernster Abgastechnologie. Jetzt für 399 Euro im Monat leasen, inklusive Wartung und Verschleiß. Mehr auf volvocars.de. Hallo, hier ist Mark Forster und ihr hört meine neue Single Kugum. Antenne Düsseldorf mit Julia Vorpahl und Dennis Lieske. Dir geht's nicht gut, dir geht's dreiviertel gut. Fahr hin zum Reden, nur Mama und du. Du tanzt nicht zum Vergessen, aber du tanzt grad zum Erinnern. Du willst kein Neubeginn, nur einen Tisch. Brauchst viel mehr Zeit zum Wandern eigentlich. Und was du noch immer von ihr willst, dein Zuhause und 10 Kinder. Das alles sagte mir mein Herz. Meistens hab ich's nicht gehört. Kokon, Kokon, es will durch den Beton. Will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kokon, Kokon, Telegramm ist angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono. Mein Herz ist Paul und John. Kokon, Kokon, Kokon, Kokon. Ich will nix hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. All der Krach umsonst. Kokon, Kokon. Du hörst nicht zu, hörst keinem wirklich zu. Du brauchst deinen Frieden, scheiß auf Geld und Ruhm. Hau mal ab, Mann, was machst du? Ihr umarmt euch viel zu lang. Egal wo du bist, du bleibst für immer du. Egal wie alt, du bleibst für immer du. Komm lieber morgen alle besser, lass sie näher an dich ran. Alles sagte mir mein Herz, doch meistens hab ich's nicht gehört. Kokon, Kokon, es will durch den Beton. Will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Kokon, Kokon, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Kokon, Kokon, Kokon, Kokon, ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. All der Krach umsonst, Kokon, Kokon. Mein Herz tobt in meiner Brust, schreit und ruft mich zu Vernunft. Doch meine Welt so grell und bunt, sie drückt es weg, so scheint es stumm. Doch es hört nie auf und ich dreh. Ich bin fucking Yoko Ono. Mein Herz ist Paul und John. Kokon, Kokon, Kokon, Kokon. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. All der Krach umsonst. Kokon, Kokon. Jeder Schlag umsonst. Kokon, Kokon. All der Krach umsonst. Kokon, Kokon. Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, mein Name ist Maike Glass und ich habe um 6:30 diese Meldungen für Sie. Martin Schulz ist Verlierer des Jahres. Böllerverkauf startet heute und das Wetter erst nass, später trocken mit bisschen Sonne. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Martin Schulz ist der Verlierer des Jahres 2017. Das hat ein Meinungsforschungsinstitut herausgefunden. Rund 2/3 aller Deutschen wählten den SPD-Kanzlerkandidaten an die Spitze der Negativrangliste. Knapp dahinter liegen Horst Seehofer und Angela Merkel. An den Grundschulen in Deutschland gibt es zu wenig Schulleiter. Rund 1000 Stellen sind derzeit unbesetzt. Das hat eine Umfrage der Bild-Zeitung unter den Kultusministern der Länder ergeben. Der Lehrerverband schätzt, dass derzeit jede 10. Grundschule keine Leitung hat. Ab heute dürfen im Düsseldorfer Einzelhandel wieder Feuerwerkskörper der Klasse 2 verkauft werden. Das sind Raketen und Böller, die zwar von Amateuren, aber nicht von Kindern unter 18 abgefeuert werden dürfen. Außerdem dürfen sie erst an Silvester um 0 Uhr gezündet werden. Wichtig ist beim Kauf auf die sogenannte BAM-Nummer oder die CE-Kennzeichnung der Europäischen Gemeinschaft zu achten. Denn nur dann können wir sicher sein, dass es sich um geprüfte Pyrotechnik handelt. Die Rheinbahn möchte im nächsten Jahr mehr Autofahrer in ihre Busse und Bahnen locken. Dafür will sie unter anderem den Service an den Park-and-Ride-Plätzen rund um die Innenstadt verbessern. Wir sollen dort in Zukunft angezeigt bekommen, wo es noch freie Stellplätze gibt. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn über die Pläne. Ziel ist es, dass die Straßen in unserer Stadt etwas leerer werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Die Rheinbahn möchte jetzt alle Park-and-Ride-Plätze erfassen und dann mit Hilfe von digitaler Technik anzeigen, wie viele Plätze wo noch frei sind. Diese Infos sollen demnächst den Autofahrern per App mitgeteilt werden, sagt Rheinbahn-Chef Klausecker, verbunden mit dem Hinweis, wie es von dort mit Bus und Bahn weiter zum Ziel geht. Die Rheinbahn will aber auch an einigen der Park-and-Ride-Anlagen Gebühren erheben. Für Kinder in Notlagen sucht die Stadt aktuell dringend nach Pflegefamilien. Das sind zum Beispiel Kinder, die mit Gewalt konfrontiert sind oder deren Eltern Drogen nehmen. Um sie schnell zu schützen, werden sie in Bereitschaftsfamilien betreut. Wenn sich die Lage nicht verbessert, sollen die Kinder danach in Dauerpflegefamilien kommen. Momentan gibt es aber nicht genug von diesen Ersatzfamilien. Düsseldorfer, die sich vorstellen können, Kinder aufzunehmen, können sich bei der Stadt melden. Mehr Infos und Kontaktadressen dazu finden Sie auch auf antennedüsseldorf.de und dort lesen Sie auch noch mehr Meldungen aus unserer Stadt. Das waren die Nachrichten. Den Blick aufs Wetter hat jetzt Julia Vorpal für Sie. Ja, heute erstmal ein bisschen ungemütlich, noch mit Nieselregen hier und da zwischendurch und ein bisschen frischer als gestern. Später kommt die Sonne dann aber auch mal raus und es bleibt dann auch trocken. Nur noch bis maximal 5 Grad heute. Morgen ähnlich frisch, dazu erst trocken am Nachmittag. Ziehen dann aber Schauer auf. Zum Teil ist da auch Schnee drin morgen. 3 Grad an den Shadow-Arkaden und 3 Grad im Moment auch am Usee. Antenne Düsseldorf, jetzt der einzige Verkehrsservice für unsere Stadt. Ohne Meldungen. Es ist alles frei soweit. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Guten Morgen, Julia Vorpal und Dennis Lieske hier zwischen den Jahren. Wir machen es uns hier so ein bisschen muckelig, ne? Heute noch und morgen und gucken zurück aufs Jahr. War gut was los, ne? Ja, wir sind jetzt schon im Mai angekommen mit unseren Monatsrückblicken. Da hat zum Beispiel Emmanuel Macron die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen. Und auch der Donald Trump war wieder produktiv. Der hat FBI-Chef Comey entlassen. Ich wollte Comey feuern, meine Entscheidung. Ich wollte ihn feuern. Und einen guten Zeitpunkt dafür gibt's nicht. Ja, geht, ne? Wir hören gleich mal, was im Mai bei uns in der Stadt so passiert. Es war nämlich auch eine Menge. Hören Sie gegen Viertel vor sieben. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human. ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Antenne Düsseldorf, zwischen den Jahren, schönen guten Morgen. Wir gucken mal kurz auf 2018. Wir haben in unseren Nachrichten ja schon drüber berichtet. Da wird die Rheinbahn wieder massig Geld ausgeben. Um dich endlich zu überzeugen, auch mal mitzufahren. Kann sie sich sparen. Ja, insgesamt über eine halbe Milliarde investiert das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren. Nächstes Jahr sind es 120 Millionen. Du hast ja gestern Abend ein ausführliches Interview mit dem Rheinbahnchef gesendet. Was bietet er mir denn an? Also uns allen erst einmal viele neue Busse, die moderner und sauberer sind. Dadurch soll vor allem die Luft besser werden bei uns in der Stadt, Corneliusstraße und so. Es wird aber auch über 40 ganz neue U-Bahnen geben, sagt Rheinbahn-Chef Klausecker. Und die neuen Bahnen, die werden ganz schick, verspricht er. Die Fahrzeuge sehen super klasse aus. Also das Designkonzept ist echt aufgegangen und also ich kann den Düsseldorfern heute versprechen, das werden super schicke, elegante, zu Düsseldorf passende Fahrzeuge werden. Elegant durch den Tunnel, ich bin sehr gespannt. Ja, lass dich mal überraschen, ne? Vor allem auf den alten Stadtbahnstrecken werden die neuen Bahnen nach und nach eingesetzt. Das erste Fahrzeug wird im Sommer bei uns sein. Wir werden dieses Fahrzeug erproben, testen. Und dann kommen Schritt für Schritt die Serienfahrzeuge, sodass wir gegen Ende 2018 dann auch die ersten Fahrzeuge da draußen auf der Schiene sehen werden. Die Rheinbahn will nächstes Jahr ziemlich schick unterwegs sein und hat auch noch ein paar andere Ideen, wie sie uns Autofahrer in ihre Bahnen locken will. Ich bin gespannt, wir reden später noch drüber hier bei Antenne Düsseldorf. Der Donnerstagmorgen. Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht. 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Ey, war das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null und doch stehen wir jetzt hier. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. regnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit gekommen. Von 80 Millionen. Donnerstagmorgen, wir sind Antenne Düsseldorf, 18 Minuten bis 7. Und da gucken wir mal auf den Mai zurück. Ein Monat, in dem in Düsseldorf sehr, sehr viel los war. Ne? Der Landtag wird gewählt, der Japantag wird gefeiert und die Freibäder machen auch noch auf. Sophie Schramm fasst den Mai für Antenne Düsseldorf zusammen. Von Anfang bis Mitte Mai dreht sich alles um die Landtagswahl in NRW. Am 14. Mai haben wir eine neue Regierung für das Bundesland gewählt. Rot-Grün und Hannelore Kraft müssen gehen. Dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten. Neuer Ministerpräsident wird er. Wir haben zwei Wahlziele gehabt, Rot-Grün zu beenden und stärkste politische Partei zu werden. Und beides ist gelungen. Armin Laschet. Rund 280.000 Düsseldorfer haben gewählt, über 70.000 per Briefwahl. Danach gibt es die ersten Sommertage im Frühling in Düsseldorf. Die ersten Freibäder öffnen, es wird über 30 Grad und die Feuerwehr warnt uns davor, im Rhein schwimmen zu gehen. Die Düsseldorfer suchen Abkühlung. Im Kleingarten gleich fahren, auf Liege legen, eiskaltes Getränk und schön ausruhen. Am Unterbacher See. Einfach in der Sonne liegen, ein bisschen entspannen, zwischendurch mal abkühlen im See. Eisdiele ist immer gut oder an Rhein, wo der Wind ein bisschen bläst. Das gute Wetter nutzen Ende Mai auch viele Fans der japanischen Kultur. Der Japantag hat das Rheinufer wieder bunt aussehen lassen. 600.000 Manga-Fans waren in Düsseldorf zu Besuch. Am Japantag finde ich eigentlich immer das Schöne, dass es einfach so kunterbunt ist und im Endeffekt jeder sich mal so präsentieren kann, wie er möchte. Mit Freunden und neuen Bekannten einfach irgendwie zusammen sein, schöne Zeit verbringen und ja, einfach einen schönen Tag haben. Er wird auch im kommenden Jahr wieder im Mai stattfinden. Der Mai im Rückblick hier bei Antenne Düsseldorf nach 8. Gucken wir dann auf den Juni. 6:47 Uhr, der Donnerstagmorgen hier bei Antenne Düsseldorf. Ich bin Julia Vorpal. Ich bin Dennis Lieske. Schönen guten Morgen. Auch wenn meine Kinder manchmal meckern, weil sie abends nicht bis ewig wach bleiben dürfen, weil ich am nächsten Tag früh raus muss, haben sie es ansonsten, glaube ich, zumindest eigentlich ganz gut angetroffen bei uns. Ja, kann ich absolut bestätigen. Bist schon so ein Superpapa irgendwie, der seine Kinder auch nach der Frühschicht noch auf dem Spielplatz erträgt. Es gibt da einige Kinder in unserer Stadt, denen es da deutlich schlechter geht. Ja. Und zwar so schlecht, dass sie in ihren Familien nicht bleiben können und in Pflegefamilien müssen. Dauerhaft oder eben kurzzeitig in so eine Bereitschaftspflege. Die Arbeiterwohlfahrt ist einer von vier Anbietern, die Kindern in der sogenannten akuten Phase in diese Familien vermittelt. Petra Meyers von der AWO, was bedeutet das, akute Phase? Akute Phase heißt, wenn Kinder Gewalt erleben, wenn Kinder psychisch kranker Eltern bei uns angefragt werden, wenn die Kinder schwerst behindert sind, die Eltern damit nicht zurechtkommen, bei Drogen- und Alkoholproblematiken. Worauf kommt es dann an? Was brauchen die Kinder in der Phase? Die brauchen einfach Ruhe, die müssen erstmal ankommen, die brauchen Entwicklungsmöglichkeiten, indem man die einfach auch mal sich entwickeln lässt, indem sie gut versorgt sind. Also die Familien müssen im Prinzip in der Lage sein, das Kind zu beschützen, das Kind zu versorgen, das Kind zu fördern und ihm alles zu bieten, was es braucht, um sich dann gut entwickeln zu können in der Phase. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bleiben die Kinder dann aber ja nicht für sehr lange in den Familien. Meistens sind es ja nur ein paar Monate. Wie geht's denn danach dann weiter? Die Hälfte der Kinder, die wir jetzt im letzten Jahr haben, gehen wieder in Richtung Herkunftsfamilie zurück mit Hilfen oder anderen Möglichkeiten. Und die anderen Kinder gehen teilweise in Dauerpflegefamilien, wo sie dann hoffentlich auch dauerhaft aufwachsen können. Oder in Fachfamilien, wenn es also Kinder sind, die große Probleme haben, sich weiterzuentwickeln. Also auch behinderte Kinder zum Beispiel. Adoptionen und sowas gibt es eher ganz selten. Petra Meyers von der AWO, vielen Dank. Das Ding ist jetzt nur, Pflegefamilien gibt es leider noch zu wenige bei uns in der Stadt. Aktuell werden darum gerade Düsseldorfer gesucht, die Kinder dauerhaft oder kurzfristig bei sich aufnehmen wollen. Wenn Sie sich da informieren möchten, wir haben ganz viele Infos für Sie zusammengestellt, gibt es zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de. Rising up to the challenge of our rival, and the last.